Lição 1. Olá, como está? Mit dem Artikel verfahren wir beim Wortschatztrainer genauso wie im Wortschatzverzeichnis. Sobald Sie den bestimmten portugiesischen Artikel kennengelernt haben, geben wir ihn zu jedem Substantiv an. Im Deutschen lassen wir ihn aber weg. Er macht uns ja keine Probleme. Lernen Sie den portugiesischen Artikel immer mit. So schalten Sie eine wichtige Fehlerquelle aus. 1. Ein Gruß, den man am Vormittag bis ungefähr 12 Uhr mittags verwendet, also etwa Guten Morgen oder auch Guten Tag. Bom dia. Gut, als Adjektiv. Bom. Tag. Dia. Herr. Senhor. Frau. Dona. Wie geht es Ihnen? Como está o senhor? Wie? Como? Sie sind. Está. Sein. Estar. Sie, wenn man eine männliche Person anspricht. O senhor. Der. O. Gut, als Adverb. Bem. Danke, wenn sich ein Mann bedankt. Obrigado. Danke, wenn eine Frau spricht. Obrigada. Und. I. Sie, als Anrede für eine weibliche Person. A senhora. Die. A. Sehr, aber auch viel. Muito. Dann. Então. Gruß, den man von 12 Uhr mittags an, bis es dunkel wird, verwendet, also statt unseres Guten Tag oder auch Guten Abend. Boa tarde. Gut, feminin Singular. Boa. Nachmittag, früher Abend. Tarde. Alles in Ordnung? Tudo bem? Hallo. Olá. Wie geht es dir? Como estás? Du bist. Estás. Du. Tu. Ausgezeichnet. Ótimo. Auf Wiedersehen. Adeus. Bis später. Até logo. Gute Nacht, aber auch guten Abend. Boa noite. Ein Kaffee. Kaffee. Grammatik, Seite 10. Bis morgen. Até amanhã. Ciao, tschüss. Ciao.